Salat für Österreich und ein Essen mit dem Boss. Am Nachmittag nach unserem Gespräch bog ich in den Weg ein, so wie Bruno und Francesco es mir beschrieben hatten. Was ich suchte, wusste ich selbst nicht so genau. Vielleicht das Eukalyptuswäldchen, vielleicht wollte ich herausfinden, ob man auf dem kargen Land tatsächlich Urlaub machen will, ich weiß es nicht. Schon am Tag davor war ich in diesem Gebiet unterwegs gewesen. Die Straßen, über die ich gefahren war, hatten mich schnell heruntergebremst. Quadratische Kanaldeckel waren so in den Boden eingelassen, dass sich um sie herum beachtliche Wellen an Asphalt aufschoben. Der erste Schlag unter mir ließ mich fürchten, dass beim nächsten die Achse meines Wagens brechen würde. Ich bin der Meinung, dass man überraschenden Begegnungen manchmal Raum geben muss, und so war ich ohne klares Ziel durch das Gebiet gesteuert. Das Meer rechts von mir, ein Campingplatz inmitten der Monotonie von Feldern, Äckern, die für den nächsten Anbau im Frühjahr etwas ruhen durften. Abgesehen davon, dass eine Frau mich während der Fahrt vorbei an abgeernteten Feldern und zerrissen dastehenden Gewächshäusern übertrieben angelächelt hatte, war nichts Besonderes passiert. Keine unverhofften Begegnungen, und das kann bei Recherchen im Mafia-Kontext ja auch etwas sehr Positives haben. Schließlich ließ die Dämmerung die Farben fahl werden. Auf dem Rückweg kam mir die Frau erneut entgegen und wieder lächelte sie aufforderungsvoll, doch ich fuhr lieber weiter. Ich landete im Industriegebiet vor der Salvaguardia Ambientale, dem Müllentsorgungsunternehmen von Luigis Cousins, hielt nicht an, und das war noch das Spannendste gewesen. Nun war ich wieder hier. Mein Kleinwagen rutschte über das Gras des Mittelstreifens, der Feldweg führte mich entlang des Flusses Neto. Unten schlängelte sich das Wasser um Inseln, Kühe weideten, Sonnenstrahlen leuchteten durch die Blätter. In der Ferne wieherten Pferde. Der Weg endete schließlich vor einem Gatter. Kein Durchkommen zum Meer, kein Eukalyptuswäldchen. Ich vermutete, Fremde blieben hier nicht lange unbemerkt. Wer sollte hierher kommen und warum, wenn nicht mit einem Lastwagen, um Ware abzuholen? Immerhin hatte ich den Gemüseproduzenten gestreift, den ich aus Akten kannte. Leere Styroporboxen standen im Hof und ein Lastwagen mit der Aufschrift Maida. Der frühere Inhaber des Betriebs, Massimiliano Maida, war in Deutschland geboren. Jetzt war das Unternehmen auf seine Tochter eingetragen. Die Liste seiner polizeilichen Vorerkenntnisse las sich abwechslungsreich: Betrug, Bedrohung, Steuerhinterziehung, mehrere Verhaftungen. Unter anderem soll der Landwirt als Teil einer kriminellen Vereinigung die illegale Einwanderung und den Aufenthalt von 1478 Menschen aus dem Ausland unterstützt haben. Die Ermittler in Crotone sahen ihn als Mitglied des Magna-Clans. Der Landwirt selbst hatte einem Kronzeugen berichtet, er sei sehr dicke mit dem Boss Mico Magna und wolle gerne Antonio Grande Aracri kennenlernen, einen Bruder des Bosses Nicolino. Maida stand zudem in Kontakt mit Francesco Tallarico, einem Mafioso, der über einen in Deutschland geborenen Mafioso Waffen besorgen könne, die bei einem Wirt unweit von Stuttgart gelagert würden. Ein Lkw-Fahrer bringe sie dann. Bei den Ermittlungen jetzt ging es nur um friedliche Salatköpfe. Und um einen störrischen Landwirt aus Österreich, Josef Waldheim, Name geändert. Der hatte 2013 ein Unternehmen in der Region gegründet und war nun als Kontaktperson von Maida ins Sichtfeld der Fahnder geraten. Er wurde als Beschuldigter in dem Verfahren geführt, gemeinsam mit dem mächtigen Boss der Papanicciari, Domenico Magna. Der Geschäftsmann hatte sich bisher sehr clever verhalten. In Österreich konfektionierte er Obst und Gemüse aus dem Ausland für große Supermarktketten, packte zum Beispiel Zitronen, die in Kisten geliefert wurden, in Netze, immer 4 Stück, oder klebte Bananen aus Südamerika Banderolen um. Oder er warf die Ware weg, die vom Transport in Mitleidenschaft gezogen worden war. In Kalabrien ließ er dagegen selbst anbauen. Kraut, Eissalat, Zucchini. Nach Angaben eines Mitarbeiters hatte er Flächen gepachtet und das Unternehmen der Familie Maida beauftragt. Gerade außerhalb der Saison wollte er Gemüse produzieren. Das sei risikoreich, sagte einer seiner Mitarbeiter im Gespräch mit einem Freund. Im Erfolgsfall seien die Gewinne dafür immens. Es wäre spannend zu erfahren, ob die Schwierigkeiten zwischen Waldheim und seinen kalabrischen Geschäftspartnern entstanden sind, weil unverträgliche Mentalitäten aufeinanderprallten, die eines österreichischen Businessmanns und die von Menschen, die mafiöse Strukturen verinnerlicht haben und noch dazu Süditaliener sind. oder ob es in seiner Person begründet lag. Die Kalabresen erzählten wenig Schmeichelhaftes über ihn. Seine Arroganz schreie zum Himmel. Überall schaffe er Schwierigkeiten. Er mache Geschäfte auf Kosten der anderen und wolle immer alles unter Kontrolle haben. Fettwanst nannten sie ihn hinter seinem Rücken und dann stritten sie dauernd mit ihm über Gelder und wer was bezahlen musste. Dennoch hielt diese Geschäftsbeziehung über Jahre. Sicher auch ein Verdienst von Rosario Acuri, Waldheims wichtigstem Mann. Er musste häufig vermitteln, nicht nur, weil er sich mit dem Österreicher auf Deutsch unterhalten konnte, sondern auch, weil er ein guter Mediator war. Waldheim selbst sagte, »Ich will mit niemandem streiten und möchte nur, dass alle Erfolg haben können.« Aber so einfach war es offenbar nicht. Gerade mit einem besonders engen Geschäftspartner knirschte es immer wieder, mit Salvatore Asciolo. Das Verhältnis der beiden lässt sich aus den Akten nur bedingt rekonstruieren. Kennengelernt hatten sie sich wohl in Österreich, wo Asciolo mit seiner Familie ein Restaurant eröffnet hatte und Teilhaber eines Unternehmens wurde, das seinen Sitz an derselben Adresse hatte wie ein Logistikbetrieb der Familie Waldheim. Das Unternehmen handelte passenderweise mit Obst, zumindest ist das die Firmenbeschreibung im Handelsregister, und bot Beratungsleistungen an. In den Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass die beiden eine Freundschaft unterhielten. Im Gegenteil, einmal sagt Asciolo, man erkenne sofort, dass Waldheim im Geld schwimme. Er sei bereit, eine Tasche zu kaufen für 5000 Euro oder so irgendwas, nur um vögeln zu können. Redete man so über einen Freund? Andererseits bekam Asciolo monatlich eine stolze Summe Geld von Waldheim, fuhr mit einem Auto herum, das auf Waldheim in Österreich zugelassen war, mit einem Steirer Kennzeichen. Und es würde mich nicht wundern, wenn Waldheim auch noch Steuer und Versicherung bezahlen würde. Im März 2019 waren die Reibereien zwischen den beiden besonders stark. Waldheim kündigte sich für den nächsten Tag in Kalabrien an und sagte, er wolle tags darauf mit dem Zio sprechen. Waldheim muss insistiert haben, denn niemand trifft so einfach den Zio, nicht in Kalabrien. Mit Zio ist nämlich nicht irgendein Onkel gemeint, was die wörtliche Übersetzung wäre, sondern es ist ein Ehrenwort für den Boss. Für Mikko Meckner also. Der war immer im Bilde über die Geschäfte von Waldheim. Aufgrund dieser Kontakte wurde Josef Waldheim unter Hausarrest gestellt. Eine vergleichbare Maßnahme gibt es nicht in Österreich. Sofern er also Italien meidet, ist dies nicht weiter von Relevanz. Österreichische Behörden hatten ebenfalls ein Ermittlungsverfahren begonnen und es passenderweise Operation Eisberg genannt.